Letzte Nacht hat mich ein Traum fast um den Schlaf gebracht. Franz Josef Strauß hat bei den Wahlen das Rennen gemacht. Geht's auf gebrochen, um die Leute einzulochen. Alles, was links ist, wird unterdrückt. Die Bullen werden mit Handgranaten bestückt. Franz Josef, Blondo und Recht, wir werden schlecht. Franz Josef, Blondo und Recht, wir werden schlecht. Kommt das Pressemonopol, alles.